الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فان heute إن شاء الله mit einer neuen Vortragsreihe und das ist كتاب الحسبة. Ja, das Buch, das Kapitel des Guten Gebietens und des Schlechten Verbietens. Ja, eine Vortragsreihe über Da'wah. Und stützend auf dem Buch von Sheikh Omar Mohammed Bakri, Hafizullah, der zurzeit bei den libanesischen Tawarit im Gefängnis sitzt. Möge Allah seine Gefangenschaft aufnehmen und macht uns schon viel Dua bitte für eure gefangenen Geschwister. Und dieses Thema ist sehr wichtig, ja, eine Dauer, damit wir das richtig verstehen. Und wir machen hier sozusagen den ersten Vers, eine Einführung über Al-Ma'ruf, das Gute und Al-Munkar. Was ist überhaupt Al-Ma'ruf in der Scharia? Und was ist überhaupt Al-Munkar in der Scharia? Und den Hukum, und was ist überhaupt das Urteil über Dawa machen? Ist es Pflicht? Ist es Pflicht für eine Gruppe? Und so weiter und so weiter. Das werden wir schon alles in diesem Vortragsreihe behandeln. Und wir fangen an mit einer Ayah. Das ist Surah 3, Vers 104. Allah sagt sinngemäß, und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Yani, waltakum minkum ummah. Ummatu yada'una ila al-khayr, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden. Das heißt, dass hier in dieser Aya ist was? Das schreibe ich unten hin oder da drunter. So, ist ein Fi'l und Amr. Yani, ein Befehl zum Tun. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt uns in dieser Aya, dass wir etwas tun sollen. Das heißt, Da'wah machen, in anderen Worten. Na'am. Und am Ende der Aya, وَوَلَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ und Fallah von Muflihun bedeutet وَعَدُ الْجَنَّةِ. Das heißt, Versprechen von Paradies sozusagen. Das ist nur eine Sache von Ilm und Tafsir. طيب, wir haben ja erwähnt, Allah sagt, waltakum minkum ummatun. Und von euch soll es eine Umma geben. Was bedeutet Umma überhaupt? Umma kann bedeuten, die Muslime allesamt oder vereint unter einem Khalifa, yani in einem islamischen Staat, oder ein Einzelner wie Ibrahim alayhi assalam. طيب. Imam Tabari rahimullah sagt, Jama'a bedeutet eine Gruppe. Okay? Und an dieser Aya, Surah 3, Vers 104, sehen wir, dass es wajib ist, zum Islam zu rufen. Ja, das Gebiet vom Guten und Schlechten, vom Verbieten. So, was ist die Grundlage von Dawa? Okay, wir müssen Dawa machen. Aber was ist unsere Grundlage? Unsere Grundlage sind zwei Ayat. Schreibe ich hier. Schau. Allah sagt in Surah 2, Vers 256, La ikraha fid din. Es gibt keinen Ikrah im Dien. Es gibt keinen Zwang im Dien. Qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Das deutlich ist vom Undeutlichen und der Wahrheit vom Falschheit deutlich getrennt worden sozusagen. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Wer Kufr gegen den Tagut macht und Iman an Allah macht, der hat den festesten Halt ergriffen. Was ist der festeste Halt? Der festeste Halt ist Tawhid. Und Surah 16, Vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي أُمَّةِ الرَّسُولِ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Und wir haben in jeder Umma einen Propheten erweckt, oder einen Gesandten erweckt, der predigte, dient Allah und meidet die Tagut. Okay, was lernen wir aus diesen zwei Ayat? Was ist unsere Grundlage in der Dauer? Die Grundlage ist der Ruf zum Tawhid. Jetzt beschäftigen wir uns mit El Ma'ruf und El Munkar inshallah. So, Al-Ma'ruf, das Gute. Was ist gut? Oder Al-Ma'ruf, beziehungsweise was bedeutet auf Deutsch? Gut. Oder was mir nützt. Das ist ja eine Al-Ma'ruf. Für uns. Aber was ist Al-Ma'ruf in der Scharia? Ganz einfach gesagt, so, Al-Ma'ruf ist das. Ja, ne, was Allah subhanahu wa ta'ala als gut ansieht, das ist Ma'ruf. Nicht wenn zum Beispiel jemand baut sich ein Haus oder hat ein schönes Haus, aber er hat es mit Zinsen gebaut. Das ist nicht Ma'ruf. Toll. Dann Al-Munkar. So, ist Al-Munkar, was den Leuten schadet oder was die Gesellschaft als schlecht sieht? Nein. Warum? Weil wenn die Gesellschaft Kuffar sind, dann sehen die Tawhid ja auch als schlecht. Aber ist Tawhid Munkar? Nein. Deswegen, was ist die Definition von Al-Munkar? So wie bei Al-Ma'ruf. Das ist die Definition von Al-Munkar in der Scharia. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala als schlecht ansieht, oder als schlecht ansieht, und somit verboten erklärt hat, zum Beispiel Alkohol, ist ein Munkar, oder Schirk, ist ein Munker, oder Zinsen ist ein Munker und so weiter. Und nur die Scharia sagt, was gut und was schlecht ist. Und dazu erwähne ich eine Eier. Sura 5, Vers 49. Fahkum bima anzallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Und so richte nach dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, und folge nicht ihren Neigungen, sondern sieh dich vor ihnen vor, dass sie dich nicht der Versuchung aussetzen, abzuweichen von einem Teil dessen, was Allah zu dir als Offenbarung herabgesandt hat. Also wir sehen, Allah sagt, richte mit der Scharia und folge nicht ihren Neigungen. Das heißt, alles, was außerhalb der Scharia ist, ist nur Neigung, gelöst und ist etwas Schlechtes, ein Munkar sozusagen. Jetzt schauen wir uns sprachlich an, was Ma'ruf bedeutet. Also schreiben wir sprachlich. So. So, was bedeutet Ma'ruf? Ma'ruf ist vom Wort Arife. Und das bedeutet so viel wie bekannt, wünschenswert, etwas, was du magst. Was bedeutet Ma'ruf oder Arife? Ja, gesagt, das bedeutet Arife linguistisch, ja, in der Sprache. Und da sich die sprachliche Bedeutung, die schariatische Bedeutung meist nicht viel unterscheidet, bedeutet Scharia, bedeutet in der Scharia was? Das schreibe ich ausführlich in Schöner. In der Scharia, Scharia-Bedeutung, der bedeutet Ma'ruf, ein Nomen, welches alles beinhaltet, in Gehorsam gegenüber Allah und seinem Gesandten. Ja, der Wajib, Sunna und so weiter, ähnlich wie Ibadah. Taib. Was ist der Beweis dafür? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Dieser Hadith ist im Bukhari über Aisha radiallahu anha und er ist sahih. طيب سأقول من عمل عملا واتواس توت ليس عليه أمرنا dass wir nicht befohlen haben, فهو رد, das wird abgelehnt. Also, mit anderen Worten, wer etwas tut, das nicht der Sunna entspricht, wird abgelehnt. Und ein anderer Hadith in Muslim, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ مَهْدِينَ مِنْ بَعْدِ. Also, فَعَلَيْكُمْ bedeutet und Pflicht ist euch meine Sunna. Also, was lernen wir hieraus? Eine Bid'a ist niemals ma'ruf. Wenn zum Beispiel die Leute sitzen nach dem Fardgebet zusammen in der Moschee und machen laut den Dhikr zusammen oder laut den Dua alle in Gruppe zusammen, dann ist diese Tat niemals ma'ruf. Obwohl die den Dhikr zu Allah machen. Diese Tat ist niemals ma'ruf. طيب. Also, wo entnehmen wir unsere Quellen? Das ist ja der Standard. Also, die Quellen sind Koran, erstens Koran und zweitens Sunna. Also, wir definieren ein Ma'ruf nur durch Koran und Sunna als Ma'ruf. Und wir definieren einen Munkar nur als einen Munkar durch Koran und Sunna. Nicht, was unser Verstand uns als Gutes oder Schlechtes sagt. In dem Sinne, yani. Tayyib. Und es gibt auch zwei Arten von Ma'ruf und von Al-Munkar. Wie schreibe ich am besten hin, damit das verständlich ist, inshallah? طيب es gibt zwei Arten von Ma'ruf und Munkar. Die eine Art oder eine Teil ist von Ma'lum min ad-Dini mit Darura. Die Dinge, die jeder Muslim wissen muss. Zum Beispiel das fünfmal tägliche Gebet, das Fasten im Ramadan und so weiter. Und es gibt manche, die muss nicht jeder wissen. طيب. Zum Beispiel die, was nicht jeder wissen muss, stellen eine Fardul Kifaya dar, diese zu gebieten und diese zu verbieten. Das heißt, wenn ein Teil der Muslime diese Farida ausführt und der Bedarf dieser Farida gedeckt ist, so entfällt dieser Farida für die anderen Muslime. Das heißt, normalerweise hier machen das die Gelehrten oder die Gelehrten oder die Tullabul Ilm. Die Tullabul Ilm, das ist Mehrzahl von Talibul Ilm, also ein Student oder ein Schüler des Wissens sozusagen. Und die machen, diese nicht mehr Alumina Dini mit Darura, die machen Bayern davon. Das heißt, die erklären den Leuten diese Sache, weil nicht jeder hat die Werkzeuge, diese Sachen zu verstehen sozusagen. Oder auch nicht die, yani dieses, hat nicht jeder hat Usul studiert, nicht jeder hat Ulum und Koran studiert und so weiter und so weiter. Daher ist diese Pflicht auf die Gelaten und Tollabun Elem. Na, und eine Eier dazu können wir erwähnen. Sura 3, Vers 7. Er ist es, der das Buch als Offenbarung auf dich herabgesandt hat. Dazu gehören eindeutige Verse, also Muhkamat. Sie sind der Kern des Buches. Und andere mehrdeutige Mutashabihat. Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Neigung zum Abschweifen ist, so folgen sie dem, was davon mehrdeutig ist, im Trachten nach Irreführung und im Trachten nach ihrer Missdeutung. Okay? Und der andere Teil habe ich ja schon erwähnt, das ist zum Beispiel das Gebet und so weiter. Die können auch die normalen Muslime sozusagen machen, also die Nicht-Studenten oder Nicht-Gelehrten. Die können zum Beispiel auch den anderen Leuten den Tawhid beibringen und müssen das auch tun. Und so weiter. Okay, jetzt haben wir Al-Ma'ruf gelernt, die Definition sprachlich und die Definition in der Scharia. Und jetzt schauen wir inshallah uns die Definition von Al-Munkar an. So, das Wort Al-Munkar ist vom Verb Ankar. Was bedeutet dieses? Sprachlich abzulehnen, akzeptiert niemand. Toll. Gegenteil von Ma'ruf und jetzt kommen wir zu der Definition in der Scharia, inshallah. Al-Munkar in der Scharia bedeutet ein Nomen, welches alles kombiniert, was Allah und sein Gesandter verbaten. Und wir schreiben eine Aya dazu, inshallah. Sura 3, Vers 110. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Kuntum khayran ummatu yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. طيب. Also, die Ahlus Sunnah wal Jama'a. Wer sind die Ahlus Sunnah wal Jama'a? Die Ahlus Sunnah wal Jama'a sind die Sahaba von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, also seine Gefährten und die ihm folgen. Und im Tafsir ibn Kathir rahimahullah, er sagt über diese Aya, die beste Umma ist die von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Gefährten. Und ein Hadith, der ist mawquf über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, er sagte, wer auch immer jemanden nacheifern oder ähneln will, soll die Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nehmen. Sie haben die reinsten Herzen, das tiefste Wissen und wenigsten in Übertreibung. Das sind diejenigen, die Allah für seinen Gesandten erwählt hat. Hütet euch vor ihren Rechten, sie waren auf dem richtigen Weg. Also der Amr bil Ma'ruf und der Nahi anil Munkar von den Sahaba war am besten. Ihr Dawa sozusagen war die beste. Und dieser, wir beenden den Schau mit dem ersten Unterricht. Das war sowas wie eine kleine Einführung sozusagen in das Thema. Und gehen beim nächsten Mal tiefer darauf ein, über die Beweise, dass es Pflicht ist und Beweise, dass es eine Kifaya-Pflicht ist und so weiter und so weiter. Und wir werden dann hier inshallah und wallahu alim wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanak allahumma wa bihamdik wa shalala ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.